UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat seiner Ankündigung jetzt Taten folgen lassen. Eine UN-Untersuchungskommission soll den Angriff auf einen UN-Hilfskonvoi in Syrien untersuchen. Die Zerstörung des Konvois, bei der 21 Menschen ihr Leben verloren, hatte zur kurzfristigen Aussetzung aller UN-Hilfslieferungen in Syrien geführt und war mit einer der Gründe, warum auch die Gespräche der syrischen Kontaktgruppe in Stocken gerieten. Ban Ki-moon hatte die Attacke in der UN-Generalversammlung als übelkeiterregende Verrohung gegeißelt. Die getöteten Helfer seien Helden, die Angreifer Feiglinge. Bei dem Angriff im Ort Orem al-Kubra nahe Aleppo war ein Großteil der aus 31 Lastwagenladungen bestehenden Hilfsgüter in Flammen aufgegangen und zerstört worden. Die USA machten umgehend Russland für den Angriff verantwortlich. Russland hatte dagegen eine unabhängige und umfassende Untersuchung gefordert, während der syrische UN-Botschafter in New York erst gestern erneut Terroristen in Syrien als Urheber des Beschusses beschuldigte. Ban Ki-moon teilte schriftlich mit, er werde nach Abschluss der Untersuchung weitere Schritte erwägen. Zugleich mahnte er alle Beteiligten, mit den Ermittlern der Untersuchungskommission zusammenzuarbeiten.